Bigger than Hip-Hop. Ein Feature von Heiko Bär. Erzählt von Torch. Eine Geschichte über die Bronx in den 70ern. Über Gangs und Gewalt. Über Ausbeutung und Geld. Und über Beats und Rhymes. Eine Geschichte über Hip-Hop. Und wie alles begann. Mit Africa Bambaataa. How you doing? This? The Godfather. How you doing? This Africa Bambaataa calling. DJ Grandmaster Flash, der Wissenschaftler. I've been playing more sounds for over 30 years. I'm the first person to do it. Uh-huh. Und Lady Pink, die Künstlerin. I'm considered a hip-hop icon. I don't know what that means. Don't know what that means. DJ Jazzy J, der Sammler. It's the Funk Master. Funk Master, the original DJ Jazzy J. Peace to all my peoples in Germany. Thanks, Jay. Und Grandmaster Kaz, die Stimme. Tell him, Kaz. What's up, y'all? What's up, y'all? It's the grandest of them all. Even your mama fall for Grandmaster Kaz from the legendary Cold Crush Brothers. You know what I mean? I'm hip hop day one. Day one, okay? That's right. And Grand Wizard Theodore. Scratch. I took your favorite record and just basically took my favorite part of the record and just kept repeating it and repeating it and repeating it. And Fab Five Freddy, der Macher. And that's just how I do it. Always first. Always first. Always in the lead. Fab Five Freddy, always in the lead. Davey D, the activist. I'm a journalist, media justice advocate. Some people say historian. I do a little bit of it all. Jeff Chang, der Journalist. Den muss es auch geben. Außerdem mit Curse. Als Co-MC. Übersetzt uns auch Sachen, selbst wenn du jetzt da nicht drauf springst. Können wir ja mal beides machen. So. Also, ne? Schau mal, wie das wird. Den DJs Life Force und Haitian Star und mit mir, Torch. Wir kennen uns schon ewig, stimmt's? Wie lange nochmal, Bam? Hard to say. Torch been with us for many years as the Zulu Nation of Germany, one of his early leaders. Oh, ich glaube, es war 85. Anyway, bevor wir hier loslegen, sollten wir eine wichtige Frage klären. Lady Pink? If you can please clarify to me, what exactly is hip-hop? Tell me. Wow, what is hip-hop? Okay. We had no name for the culture, we just was doing it. Einfach machen, sagt Bam. What is the popular belief that what is hip-hop? Define it for me. Geh doch vor, Mann. Hip-hop is a set of expressions. Ausdruck, sagt Davy. It's a made-up term. Now give me a definition. What? One of the things that you find is that, you know, hip-hop in so many ways is a reaction, a direct reaction to what's happened socially. Reaktion, sagt Jeff. Batman, don't you hesitate. Was Jeff Chang damit meint, um zu verstehen, wie alles begann, müssen wir erstmal verstehen, wie die Leute damals gelebt haben in New York. Und eigentlich noch genauer in der Bronx. Die gilt ja als der große mythische Ort, an dem alles begann. Wir erzählen hier die Geschichte, wie Anfang der 70er eine komplette Jugendkultur beginnt. Eine Kultur, die nicht nur aus Musik besteht, aus Rappen und DJing, sondern auch aus B-Boying und Graffiti. Eine Jugendkultur mit Codes und Styles, mit eigener Sprache, eigenem Sound, eigenem Look, eigenen Moves, eigener Kunst. Es sind Jugendliche, die all das schaffen. Und sie wissen es nicht einmal. Und diese Geschichte beginnt in der Bronx. Hier gibt es in den 70ern um die 12.000 Feuer pro Jahr. Ständig brennen Gebäude nieder, Rauch überzieht den Stadtteil, die Straßen sind zerstört, überall liegt Müll, Schutt, Geröll. Der weiße Mittelstand flieht, wenn kann. The Bronx is very cool and a bit dangerous. Most dangerous in the United States. What you've seen over the last four decades in this country has been the politics of abandonment. And what I mean by that is, if you look at the neighborhoods that hip hop came out of, we're talking about neighborhoods that there was white flight, white folks left those areas, right? Zuerst sind die Weißen verschwunden und mit ihnen die Jobs. Dann hat die Stadt Müllabfuhr, Feuerwehr, alle möglichen Dienste abgeschafft. Dann? Und dann hast du Chaos. New York ist im Grunde pleite. Deshalb wird besonders dort gekürzt, wo die Machtlosen und Armen leben. Und so wird die Bronx zum gefährlichsten Ort der USA. Grandmaster Flash hat mit The Message den Sound dazu, der weltberühmt ist. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Um sich zu schützen, treten viele Leute Gangs bei. Auch um ein bisschen Macht zu haben. Es gibt immer mehr Ärger zwischen den Gangs. Alles kocht immer mehr hoch. Aber es gibt ein Ventil. People found different ways to express themselves. And one of those ways in which they did that feiern. Was Party. With, you know, what came Party out sind of, das Ventil. You know, was an early party culture, jam culture, which we now call hip-hop. Yeah. Und der Chef im Ring, das ist Clive Campbell. Oder wie man ihn bald in der ganzen Bronx nennt, Hercules. Kurz, Herc. I heard Herc's name all the time. Er zieht mit 12 mit seiner Familie von Kingston, Jamaica nach New York. Dort hat er irgendwann diese Idee. Er organisiert eine Party im Partykeller des Hochhauses, in dem er lebt, für seine Schwester. 50 Cent Eintritt für die Jungs, die Hälfte für die Mädchen. Papa holt Getränke von um die Ecke, Mama macht ein bisschen Essen. Die ganze Familie hilft und ist an seiner Seite. Und am 11. August 1973 steigt das, was man heute die allererste Hip-Hop-Party nennt. Und das ist der Anfang von allem. Herc auf seiner Seite, die anderen auf ihrer Seite. Herc. Big Sound System. Denn das Sound System, das macht den Unterschied in den Anfangsjahren. DJ Kool Herc, wie er sich jetzt nennt, hat einen riesen Vorsprung gegenüber den anderen DJs in der Bronx. Er hat die Technik, zwei Plattenspieler und riesige Boxen von seinem Vater. Und von dem hat er auch die meisten Platten. Angefangen eigentlich in Jamaica mit Reggae, kickt er jetzt die Klassiker, die er liebt, von James Brown, Funk, Soul, aber auch Crazy Stuff. Herc played those songs, though. He wasn't by any means like a flamboyant DJ. Cool Herc war nicht der krasseste Show-Off-mäßige DJ, aber der Typ hat Groove. Ohne Schnickschnack, ohne dies und das. Er hat's laufen lassen. Danke, Chris. Niemand von den 300 Partygästen hatte Cool Herc hier auflegen gehört. Aber schon am nächsten Tag ist er eine DJ-Legende in der South Bronx, beziehungsweise West South Bronx. Auf den Punkt gebracht also, was zur Hölle hat diese Party im Sommer vor 40 Jahren so besonders gemacht, Davey? Warum hat sich das, was Cool Herc gemacht hat, so verbreitet? Was war die Magie? War Herc der beste DJ der Welt, weil er Breakbeats gespielt hat? Vielleicht. Auf jeden Fall war das Umfeld zu der Zeit, das politische, soziale Umfeld, genau das Richtige für das, was Herc gemacht hat. Die Leute haben gewartet auf jemanden wie Herc. Man kann sagen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Genau, manchmal ist das so. Und vielleicht wäre die Party ein Jahr früher ein Flop gewesen. Vielleicht hätte sich ein Jahr später niemand dafür interessiert. Fest steht, ein Jahr später legt DJ Kool Herc im Cedar Park Open Air auf. Diese Partys sind Blockpartys. Die gesamte Nachbarschaft wird eingeladen. Es ist umsonst, es ist draußen und es ist Sommer. Und jetzt wird die Sache so richtig groß. Genau dieser Sound ist es, der die Leute magisch anzieht. Das Ding, das noch keiner Hip-Hop nennt. Es gibt einfach noch keinen Namen dafür. Es ist ein Sound, der so völlig anders ist als das, was sonst gerade läuft. Es ist völlig anders als Disco. Disco ist Glamour und Glitzer. Disco ist Geld. Alles das, was das Ghetto und seine Bewohner nicht sind. Und dank der Blockpartys und dank Herc kann man sich wieder selbst feiern, obwohl man kein Geld hat. Obwohl man in einer ruppigen Nachbarschaft lebt und obwohl die Zukunft unsicher ist. Herc spielt seine Musik für die Leute, for the people. Denn bald spielt er nicht mehr für nur ein paar Kids aus der Schule, die ganze Nachbarschaft kommt. Natürlich hat Kool Herc die Blockparty nicht erfunden, das gab's vorher. Aber er hebt sie auf ein neues Level. Und das erklärt uns Jazzy J. You had to be out there. If you was on punishment and you couldn't go outside and you had to sit in the window and listen to it, it was like heartbreaking. It was like something that was drawing you. So the energy of that was just something that jeder, I don't think it'll ever der früh mit Hip-Hop in Kontakt gekommen ist, kennt diese Energie, dieses ich muss dahin, ich muss das hören, ich muss hunderte von Meilen laufen, um mir das zu holen. Und wenn ich das hier höre, dann weiß ich, ich kann mich da reinversetzen. Die Energie muss unfassbar gewesen sein. 1000 Leute im Park, alle am Spaß, alle am Tanzen, Musik läuft, Gangs, Fights, Wahnsinn. Ja, und wir waren nicht dabei. Toll. Anyway, back to Kool Herc. Der hat viel mehr Glück. Sein Vater ist ein riesen Musikfan. Und deshalb kommt er an seine Boxen ran. Ihr erinnert euch, früher durfte man nicht an die Musikanlage seines Vaters ran. Er durfte. Die anderen wie Jazzy J, ebenfalls DJ der ersten Stunde, machen das Beste draus. We didn't have a lot of money. You know, to buy a lot of expensive equipment and everything like that. So we used what we had, and what we had was those old records that were in like our parents' collection. But that little other side or that little tiny break and stuff like that, and we took it and turned it over, and it was something that all the younger kids was flocking to. And I remember my mother and father and all of them, they couldn't understand it. It was like, let the record play. What are y'all doing? Jays Eltern haben genau das nicht verstanden, was meine Eltern nicht verstanden haben. Nämlich, wie kann der Junge den Plattenspieler kaputt machen, indem er so komisches Zeug macht? Lass doch die verdammte Platte laufen. Du kannst tanzen, du kannst DJ. Hip-Hop ist für jeden. Jeder kann mitmachen. Jeder findet was da drin. Und niemand soll ausgeschlossen sein. Genau, diese Begeisterung, von der Davy hier spricht, die wird so groß, dass Herc bald in Clubs gebucht wurde. Um da aufzulegen natürlich. Und das ist ein krasser Schritt. Bis dahin sind die Blockpartys ja für alle da. Umsonst. Du musst keinen Eintritt bezahlen, du musst nicht irgendwo hinfahren, nicht downtown fahren, du musst dich nicht schick anziehen. Es ist einfach bei dir um die Ecke. Die ganze Nachbarschaft ist da. Ein Gefühl sogar von Zusammengehörigkeit. Ja? Gerade in diesem harten Umfeld, dem Müll, den Bränden. Und jetzt zieht diese Kultur also weiter. Und DJ Kool Herc mischt die Clubszene richtig auf. Es ist ein Riesenerfolg. Und eines Abends hat er eine Idee. Er spielt abwechselnd auf zwei Platten den gleichen instrumentalen Part. The Break. Und er verlängert den Moment so ins Unendliche. Die Leute auf der Tanzfläche, die B-Boys, die Breakout-Boys, oder wie man vielleicht heute sagen würde, die Breakdancer, drehen durch. Das Stück dazu, Apache, von der Incredible Bongo Band. I hear Apache played with Heaven and Hell, Children Grown, Women Producing. I can only think of Theodore, and I can only think the first time when I heard that. Das bringt immer die Erinnerung hoch, wie Davy das zum ersten Mal hört und denkt, wer hat das denn gemacht? Das sage ich dir gern, Curse. Das ist DJ Kool Herc und seine Erfindung, die er The Merry-Go-Round nennt. Und dieses Stück gilt als The Classic Break. Immer weiter und weiter und so ganz nebenbei sind das gleich ein paar Sachen, die Hip-Hop bis heute prägen. Der Breakbeat, also der instrumentale Part, völlig egal, woher er kommt. Nicht nur Funkplatten, sondern Rock und irgendwelche ganz abgefahrenen Sachen. Und Sampling, der Loop, die endlose Schleife. All das hat seinen Ursprung in der Bronx. Children growing, women producing, men go working, some do steal. Everyone's got to make a living. Niemand ahnt, dass diese Technik bald um die ganze Welt gehen wird. Quasi von Bochum bis Bogota. Aber nicht Herc ist es, der den Sound um die Welt trägt. Es sind andere Jungs aus anderen Vierteln der Bronx. Einer von ihnen heißt Joseph Sadler. Im Gegensatz zu Herc bekommt er aber keine Unterstützung von zu Hause. Tampering with my father's record collection. Whenever I would do that, whenever I would touch his record collection without his permission, I would get beatings over and over and over again. And much as I would get beatings, I would still go in his record collection. Flash kassiert Prügel dafür, dass er Hip-Hop erfindet. Sein Vater sagt ihm, nimm die Finger von den Platten. Er hat es trotzdem gemacht. Immer wieder. Immer wieder hin. Und das, was er in den Platten gefunden hat, in den Rillen, war die Energie und die Vibration der Musik. Und sein Vater hat ihn fast dafür umgebracht. Krass. I think for me, I probably was pretty much in my own world with this, trying to come up with this turntable science. I was in my own world. I wasn't like the average kid. You know, I didn't do the things that, you know, teenagers did, like, the sex thing or smoking cigarettes. Bei Hip-Hop geht es um Sex, Rauchen, Trinken, ne? Und um schöne Frauen und so weiter. Nicht bei Grandmaster Flash. Der Mann sitzt in seinem Kinderzimmer und sucht. Der Mann sitzt in seinem Kinderzimmer. Der ist ein Nerd. Einigen wir uns auf Wissenschaftler. Denn in der Schule frickelt Joseph mit Elektronik und Kabeln rum, lernt die Technik kennen, aber zu Hause in seinem Zimmer hört er stundenlang Musik. Und in seinem Kopf entsteht etwas, ein Sound, eine Idee. I've heard of other DJs that was doing things, but I wasn't totally happy with the way they were doing it. And that Flash sucht was. Und Flash sucht bei anderen DJs und ist überhaupt nicht happy mit dem, was er hört. Deswegen sucht Flash in seinem Kopf. Der Sound, den er will, ist in seinem Kopf. Und das wird ihm klar. Und so wird aus Joseph Grandmaster Flash, einer der berühmtesten Hip-Hop-DJs. Und er erfindet etwas, das die Musikwelt für immer verändert. Den Crossfader. Mit diesem Überblender, einem schlichten Regler auf einem Mischpult, kann man zwei Platten gleichzeitig laufen lassen oder auch ineinander überlaufen lassen. Und dann übt er mit den Platten seines Vaters und experimentiert und übt das Scratchen. Cut, cut, cutting, cut, cut, cutting and zucker, zucker, because when you go back and forth, that's what it sounds like. Cut, cutting and zucker, zucker, because when you go back and forth, that's what it sounds like. Cut, cut, cutting and zucker, zucker, zucker, zucker, because when you go back and forth, that's what it sounds like. Cut, cut, cut, cutting, and zucker, zucker, backspinning, double, double back, doing these things, manipulating the sound, so to speak, manually manipulating the sound. These are my techniques. Okay, cutting. Nennen wir das also ab jetzt cutting. Zu Liebe und aus Respekt vor Grandmaster Flash. Gern. Anyway, auf jeden Fall das, was er da macht, fängt er an zu üben, stundenlang, tagelang, jahrelang. Und als er nach diesen Jahren aus seinem Kinderzimmer kommt und anfängt, auf den Blockpartys in seinem Viertel aufzulegen, ist die Reaktion wow. Jazzy J, den von damals her kennt, erinnert sich. Flash, what could you say about Flash? Every DJ that came out at that time wanted to be Flash and feared Flash because he was the turntable god. He took DJing to an evolution that nobody's ever to this day. Grandmaster Flash, Jay ist Fan, der Turntable God. Alle Tricks kommen von Grandmaster Flash. Anscheinend. Ja, darüber kann man sich streiten, aber eigentlich ist ja jemand anders der Erfinder des Scratching. Oder sogar sogar. Völlig richtig, Davy. Aber den Anfang, also wie alles begann, lassen wir auch Flash selbst erzählen. Er übt seine DJ-Techniken nämlich mit einem Freund Mean Gene. Aber irgendwie klappt das alles nicht so richtig. We couldn't understand the technique and how to do it, you know, because it takes dexterity. Grandmaster Flash versucht, DJing weiterzugeben, aber die Handgelenke von manchen Leuten sind einfach nicht dafür gemacht. Gene kriegt's nicht hin, aber sein kleiner Bruder. Flash bringt dem alles bei, denn bei dem sind die Handgelenke genau richtig. Und später heißt er Grand Wizard Theodore. Theodore Livingston, so heißt er eigentlich wirklich, fängt früh an als DJ, sehr früh. Sein Bruder Mean Gene bringt ihm alles bei, aber irgendwann ist er plötzlich sogar besser als sein älterer Bruder. Und dann kommt einer dieser legendären Momente, die den Sound von Hip-Hop für immer verändern würden. Theo, wie war das? I went home to try to make the best cassette tape I ever made in my life. Grand Wizard Theodore ist zu Hause und versucht, die beste Kassette, das beste Mixtape aller Zeiten zu machen. The music that we practiced on was in my mother's house. And I got the kind of mother where, you know, zu Hause bei Theo regiert seine Mutter. She doesn't fuss. She just starts swinging like Mike Tyson. If the dishes ain't done, if the room is not cleaned up, got company in the house, if she said no company in the house, it was crazy. That's where my mama's was. Ja, ähnlich wie bei Grandmaster Flash also. Prügel sind an der Tagesordnung. Aber an einem Nachmittag, als Theo gerade ein Mixtape in seinem Zimmer aufnimmt, ist alles anders. But when my mother came in the room and startled me, both levers on the turntable went up at the same time, which means that I can hear both records at the same time. So, the couple of minutes, which seemed like an eternity, her telling me to turn the music down, I was actually in the transition of mixing one record into the other. So I was holding the record. And then, hier jetzt dazwischen zu quatschen, doing a baby scratch, ist eine Sauerei. Als seine Mutter reinkommt, hält er die Platten an, bewegt sie ein bisschen hin und her. As I was doing the baby scratch, I was turning the music down. My mom's left the room, I finished my cassette tape, and when I rewind it back and started listening to it, I can actually hear myself baby scratching, and I was like, wow, I can incorporate that into all the other things that I do as a DJ. Theo wird klar, das kann ich beim DJen nutzen. Und plötzlich ist der Plattenspieler ein Instrument. Die DJs sind die Stars. Sie unterhalten die Party mit ihren Tricks und Show-Effekten. Der Sound von DJ Kool Herc hat sich etabliert, andere DJs machen es ihm nach. Es gibt keine Stilgrenzen mehr. Besonders die Breaks, also Breakbeats, sind es, die die Leute faszinieren. Und plötzlich gibt es ein ganz neues Level. DJs wie Grand Wizard Theodore und Grandmaster Flash legen die Platten nicht nur auf. Sie kreieren neue Sounds, nie gehörte Sounds. I just didn't understand. Why was I putting my hand on the, my fingers on the vinyl? Why am I moving it back and forth? Why am I spinning it counterclockwise? Why am I doing this? Why? So it was received very strangely. Die Zurückhaltung der Leute dauert nicht lang. Bald stehen sie vor den DJs und schauen ihnen auf die Finger. Um sich den Wahnsinn aus der Nähe anzusehen, aber auch um sich die Platten etwas näher anzuschauen, die da auf dem Plattenteller liegen. And there were others, you know, Grandmaster Caz. You can't talk about hip-hop and not talk about their influence, because they were out there. Da wollte ich gerade drauf zurückkommen, Davey. Die DJs fangen nämlich an, kurze Ansagen zu machen, um den Leuten anzukündigen, was als nächstes kommt. Grandmaster Caz hat das zur Perfektion gebracht. I'm known throughout the world as one of the greatest MCs to ever grace the planet. But little do most people know that I'm a DJ. I started out as a DJ. And every DJ had to have a mic, had to have a microphone to make announcements. You know what I mean? It wasn't about rhyming and rapping in the beginning. It was like, Christy, if you're in the house, please go to the door. Your father's here. Christy, your father's here, please come to the door. And then the music come back on, the rest of us keep partying. Well, Christy's going home, but the rest of us keep partying. And that's what the mic was for. Christy, dein Papa ist da. Komm bitte zur Tür, du musst nach Hause. Dafür war das Mikro da. Ansagen, Durchsagen. DJs haben die Party gehostet. So sind Rapper entstanden. Ja, so wurden die Mikrofone am Anfang benutzt, bevor man damit gerappt hat. Grandmaster Caz lernt ja Hip-Hop wie viele andere auch über die Kool Herc Parties kennen. Er gründet bald eine der ersten DJ-Crews überhaupt, die Mighty Force. Und er legt eben nicht nur auf, er fängt auch an, sein Publikum direkt anzusprechen. It's essential to rock a party. All right, if you just playing records and there's no interaction with you in the audience or whatever. Was machen die Rapper dann? Die stellen die Verbindung zwischen der Musik und dem Publikum her. Du kannst Musik laufen lassen, kein Problem. Aber du musst die Leute irgendwie coachen, du musst denen das nahe bringen. Welches Stück läuft? Was ist das? Was macht ihr da? Das sind die Fragen an DJs und da macht man einfach mal Ansagen ans Publikum, wenn man schon das Mikro hat. Und Grandmaster Caz mit Klartext auf Crossbakes ist ein Meister da drin. Let's go! So klingt das dann also. Und die Leute rasten aus. Der MC, der Master of Ceremony, der Mann mit dem Mikrofon, spricht das Publikum direkt mit Namen. Die Leute sind Teil der Party. Der DJ ist einer von ihnen und kein Dienstleister. Und Grandmaster Caz ist Ende der 70er einer der Größten. Er gründet die Cold Crush Brothers und wird in der Szene einer der bekanntesten Entertainer, beziehungsweise der Entertainer. Er ist einer der vielen, die zu Stars wurden, als noch kaum Geld verdient wurde. Oder als die Leute noch übers Ohr gehauen wurden. Viele weitere werden folgen, und auch das ist Teil der Geschichte von Hip-Hop. Zum Beispiel Grandmaster Flash, auch er wird noch Probleme kriegen. Aber erstmal ist er einer der drei großen Erfinder. Und ihm ist das gut bewusst. Myself, Africa Bambaataa, Kool Herc. I think the three of us, without realizing it, was creating somewhat of a business or a culture, you know. And this is where we decided to just do our own thing. Um es zusammenzufassen: Kool Herc hat die technischen Mittel, Grandmaster Flash ist der Wissenschaftler und dann ist da noch der dritte DJ aus den Anfangstagen, eine mythische, überlebensgroße Figur, von dem weder Geburtsdatum noch Geburtsname definitiv verbürgt sind. Mr. Bam Bottle. I grew up in what we would say would have been Bam's neighborhood. So if I came up under anybody, I'd say the influence was Bam more than anybody. Der Typ sagt, ich bin in der Nachbarschaft aufgewachsen, die Bam gehört hat. Jeder in dem Viertel kannte Africa Bambaataa. Jeder. Africa Bambaataa. Anfang der 70er ist er nur ein junger Typ aus der Bronx mit einem einzigen Plattenspieler. Und heute kennt ihn die ganze Welt. Und genau wie Herc, genau wie Flash, hat auch Bam Glück. Seine Mutter hat eine riesen Plattensammlung, auf die er zurückgreifen kann. Und das Besondere ist, da ist nicht nur Funk und Soul, wie in jeder gängigen Plattensammlung damals, sondern Bam kommt ganz jung auch mit völlig unterschiedlichen Sounds in Kontakt. Grenzen interessieren ihn nicht. Höchstens, um sie vielleicht einzureißen. Und genau das grenzt ihn ab von den anderen DJs dieser Zeit. Bambaataa, Platten bis zum Abwinken. Ich habe gehört, seine Sammlung wurde schon mal ausgestellt. Deswegen nennt man Bambaataa auch The Master of Records. Und genau diese Platten spielt er auf den Blockpartys von nachmittags bis in die Nacht in den Parks in der Bronx. Und die Polizei drückt ein Auge zu. Besser alle Jungs zusammen auf einem Haufen, als dass sie irgendwo Ärger machen. Und das ist genau die Seite, die die Partys auch irgendwie politisch macht. Klar, es geht um Party, aber es geht eben auch darum, Kids aus allem Ärger rauszuhalten, in der gefährlichsten Gegend der USA. Deshalb ignorieren die Polizisten auch, dass die DJs oft die Stromleitungen zum Lampen knacken und sich Strom abzapfen für ihre Plattenspieler. The fact that they were hot-wiring lamps. Ja, warum hat keiner von der Stadt eigentlich offiziell gesagt, wir unterstützen das? Gute Frage. Ich glaube, man kann es so interpretieren. New York ist pleite. Die Bronx brennt. Die Politik zieht sich zurück und überlässt die Leute ihrer Situation. Und plötzlich organisieren sich Jugendliche selbst. Die Bronx wird bestimmt von Gangs. Auch Bam Bada ist Mitglied der Black Spades, einer der größten Gangs in New York. Ohne die Gangs ging gar nichts. Du musstest entweder drin sein oder mit denen irgendwie verhandeln. Da gab es Regeln. Eigene Regeln. And when they fighting from country to country between two countries. Wenn zwei Länder kämpfen, ist das so wie zwei Gangs, die kämpfen. Wer hat mehr Waffen? Und die Gangs werden überall dort groß, wo die Polizei sich zurückzieht. Also besonders in der Bronx. Sie kontrollieren den Drogenhandel, sorgen aber auch für Ruhe in der Nachbarschaft. Eine zwiespältige Sache. Bis zu 300 Gangs gibt es. Die Savage Skulls, Savage Nomads, Manhattan Peacemakers. Insgesamt haben sie bis zu 20.000 Mitglieder. Straßen grenzen die verschiedenen Reviere ab. Und weil die drei prägenden DJs der Zeit, Herc, Flash und Bam Bada, alle in unterschiedlichen Teilen der Bronx leben, die von verschiedenen Gangs kontrolliert werden, gibt es ein Problem. Darf ich dahin? Oder werde ich dann totgeschlagen? Yeah, you can have people that go to different places, but if somebody had a problem with a certain area or certain people, they might take it out in the party if they seen that person. So you have some events where, you know, natürlich gab es Fights und wenn Leute Probleme hatten und die haben den auf der Party gesehen, dann gab es auch Ärger mit der Person. Aber wenn du mit Afrika Bambaataa unterwegs warst, hast du wahrscheinlich keine Probleme gehabt. Da hast du recht. Die DJs werden so zu Galionsfiguren. Dennoch sind sie Rivalen. Es ist ein Wettkampf um die besten Platten, ums Publikum. Nur ist dieser Wettkampf relativ friedlich. Kurz vorher hat Bam eine Idee. Als Warlord einer Gang kennt er die Gewalt gut. Er formt eine neue Organisation, die keine Gang ist. Gewaltlos. Eine Inspiration für alle. Er nennt sie die Universal Zulu Nation. No, we wanted to replace anything of causing crime and disrespect of each other through violence or through self-hate by teaching about your history. Die Zulu Nation setzt sich vor allem aus vielen Ex-Mitgliedern seiner ehemaligen Gang, den Black Spades, zusammen. Immer mehr Leute aus dieser Kultur, die man ja immer noch nicht Hip-Hop nennt, folgen ihm. Tänzer, Rapper und Graffiti-Künstler. Bam Bada gründet Bands, Soul Sonic Force, Time Zone, Shango. Er ist der Chef. Er organisiert alles. Die Zulu Nation ist die allererste Hip-Hop-Organisation und ihr hochoffizielles Gründungsdatum ist der 12. November 1977. Habt ihr mitgeschrieben? Hip-Hop nimmt eine entscheidende Wende. Hip-Hop wird politisch. And you see that, of course, in the story of what Afrika Bambaataa then is able to do, moving from being a warlord in the Black Spades, which was the biggest gang in New York City at that time, to, you know, becoming a peacemaker. Von einem Warlord in einer der größten Gangs in New York zu der Zeit, zu einem Typen, der weltweit Leute unter Peace, Love and Unity vereint. Das ist der Weg von Afrika Bambaataa und das Mittel dazu heißt Hip-Hop. Und das ist beeindruckend. Und Bam und so, die nehmen halt die Beats dann halt, ne? Dennoch ist hier der Punkt, wo sich ihre Wege trennen. DJ Kool Herc bleibt ein lokaler DJ. Ihm bleibt großer Erfolg versagt. Grandmaster Flash hingegen ergreift die Gelegenheit und wird zum international bekannten Star, zusammen mit The Furious Five. Afrika Bambaataa aber ist mehr als ein DJ. Er ist so etwas wie das Fundament der Szene, ein Friedensstifter, eine mythische Figur. In den engen Grenzen der Bronx hatte Hip-Hop Zeit, sich zu entwickeln. Bis jetzt ist die Bronx wie ein geschlossenes System. Doch das System wird langsam löchrig. Und die Musik dringt nach außen. Über Mitschnitte, von den Live-Shows, über Tapes, Kassetten, die bis zu $100 kosten. Hip-Hop zieht immer größere Kreise in den USA. Bis jetzt ist er aber größtenteils nur ein Sound, eine Idee für die schwarze Jugend. In einem anderen Teil der Stadt, in Queens, einem eher ruhigen Viertel mit kleinen Häuschen und kleinen Gärten, sitzt ein Mädchen zu Hause und ist nicht ganz so glücklich. My boyfriend, first love, was ripped from my arms and sent to go live in Puerto Rico when he was arrested for writing graffiti in the streets. I was heartbroken for a month, crying my little eyes off and writing his name around the school. Aus Liebeskummer zur Graffiti-Writerin. Sauguter Grund. Graffiti ist in diesen Jahren kein neues Phänomen mehr. Seit fast 10 Jahren gilt New York als einer der wichtigsten Orte der Welt für diese Kultur. Und besonders in der Bronx hat jeder angefangen, mit Graffiti zu experimentieren. Die Häuser brennen, der Müll stinkt zum Himmel, niemand interessiert sich für die Bewohner in den Ghettos. Aber wenn sie ihre Spuren hinterlassen, dann ist das der Beweis, dass sie existieren. Sie leben. Und sie verlassen das Ghetto. Auf Zügen reisen ihre Tags durch die Stadt. Es ist eine Szene mit eigenen Codes und einem eigenen Selbstverständnis. Frauen gibt es in der Szene bislang nur wenige. Und das hat natürlich Gründe. Wenn wir uns mal kurz erinnern, was Bam schon gesagt hatte über die Bronx. Most dangerous in the United States. Yep. Aber das hält Lady Pink nicht ab. Sie kommt zwar aus dem ruhigen Queens, aber es zieht auch sie in die Bronx. Aus verschiedenen Gründen. Proving to the guys that were easily saying, the sexist guys, you know, saying, oh, you can't do that, you're a girl, kind of thing. I was like, oh, I'm a what and I can't do what? Damals wie heute, das kannst du nicht machen, du bist ein Mädchen, du kannst nicht mit deinen High Heels raus, ein Graffiti malen, brichst dir die Stöckel ab. Pink sagt, was? Was kann ich nicht? Euch werde ich zeigen. I can do this. Man muss nur den Film Wildstyle einmal sehen, damit man weiß, wie tough die Kleine war. Um das zu beweisen, zieht sie nachts quer durch New York mit ihren Jungs. Heimlich, klar, sie ist jung und ihre Eltern wissen von nichts. I would sneak out of my bedroom window, which was, like I said, a small private house. It was maybe like 3 meters to the ground. I would lower my bag of paint quietly on a rope. Raus so aus dem Schlafzimmerfenster, 3 Meter in die Tiefe und raus in die Nacht. And try to make it home before my mother woke up und in the morning zurück, to go to work. Bevor die Mama aufwacht. She would wake up and find me completely dirty, painted total verdreckt aus den Tunneln. Black with tunnel dirt and paint all up to my elbows and I had gone to sleep nice and clean, but I wake up all dirty, so she knew. Das eventually they knew Ärger. What I was up to and I was in a lot of trouble. Ärger ist sogar noch ein bisschen untertrieben. 1971 taucht Graffiti zum ersten Mal in New Yorker Zeitungen auf. Als Kunstform. Und dann nimmt das Leben von Lady Pink eine entscheidende Wendung. Gerade weil sie die einzige Frau weit und breit ist in dieser männlichen Szene. Sie lernt die bekannten Graffiti-Rider dieser Zeit kennen. Futura 2000, Sapphire und Fab Five Freddy. Fab Five Freddy was always very suave and very cool and knowledgeable and just oozing confidence and charisma. He was a very, very amazing guy, always with the gift for gab. An amazing guy. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Fab Five Freddy war der Coolste. Cooler than cool. Down by law. Und Fab Five Freddy ist irgendwie bei allen möglichen wichtigen Momenten dabei. Nur um noch mal kurz dran zu erinnern. Wisst ihr noch, wie er sich bei uns vorgestellt hat? And that's just how I do it. Always first. Always in the lead. Fab Five Freddy, always in the lead. Das ist also das Selbstbewusstsein, von dem Lady Pink eben gesprochen hat. Aber er hat es nicht so recht. In den späten 70ern macht Freddy seine ersten Hip-Hop-Schritte bei der Graffiti-Crew, The Fabulous Five. Er macht sich einen Namen damit, komplette New Yorker U-Bahnen zu bemalen, sogenannte Whole Cars. Und er landet bei Andy Warhol. Er lässt sich von seinen Suppendosen inspirieren. Und so bringt der Hip-Hop in die nächste Umlaufbahn. Die Straßenkultur der schwarzen Ghetto-Kids trifft auf das weiße Establishment. Und diese weiße Kultur wird plötzlich aufmerksam auf all das, was da im Norden New Yorks passiert. Und es ist Freddy, der eine Frau für diesen neuen Sound begeistert, die in einer der größten Bands der Welt spielt, Debbie Harry von Blondie. They became supporters of me as a painter. I reached out to them because I was trying to get people to support my work, to help me do what I wanted to do. And then I introduced them to the beginning of hip hop, which was only going on in the streets of the Bronx and Harlem in New York City. Freddie führt Blondie in den Hip-Hop ein. Für ihn ist Hip-Hop ein Movement so wie Punk-Rock. And they said, wow. And I explained what I was doing, and they said, we like it. Und Blondie mögen das alles. Was meinst du mit mögen? Die lieben den Scheiß. Die machen einen ganzen Song drüber. Eine der größten Bands überhaupt bringt also ein neues Stück namens Rapture raus. Und auf einen Schlag erfährt die ganze Welt davon, was gerade in einem kleinen Teil New Yorks quasi abseits der Öffentlichkeit passiert. Mit einem Schlag wird Hip-Hop in die Wohnzimmer und Kinderzimmer der Welt getragen. Und damit auch Grandmaster Flash und Fab War Freddy. And that song is a message to me and to the world that a new culture is coming. So many people that didn't know anything about hip-hop culture heard that record. Durch diese Platte lernen die Leute Hip-Hop kennen, ohne es zu wissen. Then later, when they began to see more things and hear more rappers, then they remembered, this is what Blondie was preparing us for. Naja, zumindest eine der Platten. Anyway, im Januar 81 klettert Rapture auf Platz 1 der amerikanischen Charts. Es ist ein entscheidender Schritt für Hip-Hop. Denn bis jetzt haben alle abseits der breiten Öffentlichkeit ihre Kultur gepflegt und weiterentwickelt. Jetzt fällt ein Schlaglicht auf die Bronx. Die Öffentlichkeit ist begierig, mehr über diese Kultur zu erfahren. Und dann trifft Fab Five Freddy Charlie Ahern, einen jungen weißen Filmemacher. Gemeinsam entschließen sie sich, einen Film über diese Kultur zu machen und der ganzen Welt davon zu erzählen. Der Titel des Films: Wild Style. Die Geschichte von Wild Style ist schlicht. Sie dreht sich um einen einsamen Graffiti-Rider namens Zorro. Sein Mentor, gespielt natürlich von Fab Five Freddy, und seine Liebe zu einer Graffiti-Malerin, gespielt von Lady Pink. No, and I can't stand that movie. Oh, I hate that movie so much. I love the director. I adore Charlie Ahern, but the movie itself has been very detrimental to Lady Pink to fühlt sich verfolgt vom Film. Like bis heute. Wild Style. It's like being typecast. It's like being stereotyped into. Als ob das alles wäre, was sie gemacht hat. Even today. Kann ich nachvollziehen. Ja, das ist ihre Sicht von heute. Aber damals? Du wohnst im vergessenen Teil der Stadt. Niemand interessiert sich für dich. Dein Viertel zerfällt. Und auf einmal hast du die Aussicht auf Ruhm. Hast die Chance, dein Talent der Welt zu zeigen? Come on. In 1979, 1980, if somebody walked up to you with a camera. Stell dir vor, du bist 15, 16, 17, bist auf der Straße in New York und es kommt einer mit der Kamera und sagt, du. Hell yeah, put me in the movie. Du kommst in den Film. Natürlich sagst du ja. Natürlich. Du kannst deiner Mutter sagen, guck mal, wir gehen ins Kino, da bin ich. Klar sagst du ja. Ja, und viele haben es auch gemacht. Viele wichtige Leute aus der Zeit kriegen ihren Moment in diesem Film. Grandmaster Flash zeigt seine Tricks zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit. Grandmaster Caz, die Stimme, rappt um sein Leben. Die Rocksteady Crew, bis heute die berühmteste B-Boy-Truppe, zeigt ihre Moves. Ahern folgt seinen Protagonisten im Grunde einfach mit der Kamera. Das meiste wird improvisiert. Dennoch fängt er ein völlig neues Lebensgefühl ein. Und das sieht sogar Davy so. I thought it was good to see ourselves reflected for things that we knew about being reflected on the big screen. Gehört werden, gesehen werden, wahrgenommen werden. Darum geht's im Film. Aber es gibt noch etwas, was dieser Film zeigt. Er zeigt in die Zukunft. Es geht um etwas Neues im Hip-Hop. Geld spielt plötzlich eine Rolle. Und das verändert alles. It's the Moon, hey. In the beginning, like we did it for the love and everything like that, and a lot of us. Jay macht's immer noch für die Liebe, aber auch bei ihm geht's ums Geld. Denn irgendwie musst du Rechnungen bezahlen, auch als Rapper, auch als DJ. Ja, so ist das. Es sind gerade ein paar Jahre seit den ersten Hip-Hop-Partys in der Bronx vergangen. Es ist eine junge Kultur, aber jetzt wird's ernst. Als Teenie brauchst du kein Geld, aber als die DJs, die MCs, die Tänzer, die Graffiti-Künstler erwachsen werden, dann wird doch Hip-Hop erwachsen. Und die Unschuld ist weg. Und jetzt kommt das richtig große Geld. Unsummen von Geld. Und Rapper's Delight. Die erste Hip-Hop-Single, die amerikanischen Charts knackte. Bis heute einer der Rap-Songs, die jeder kennt. Ein Klassiker. Dabei ist alles ein Riesenfake. I said a hip-hop, the hip-hop, the hip-hop, you don't stop the rocker to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to be. I never heard of Sugar Hill Gang. They're not even an original group. Tja, drei Typen, zusammengecastet von einer cleveren Managerin, die das Potenzial von Hip-Hop erkannt hat. Sylvia Robinson, ein Pizzabäcker, der immer gern zu Kool Herc's Partys geht und zwei andere anonyme Jungs. Keine Rapper, Typen von der Straße. Der Pizzabäcker rappt dann sogar Texte von Grandmaster Caz auf dem Song, der natürlich dafür nie Geld erhalten wird. Rapper's Delight wird an einem Nachmittag im Studio eingespielt. Und dann werden ausgerechnet blutige Amateure zu den ersten Rap-Stars. Der Song wird bis zu 70.000 Mal verkauft pro Woche. Once Rapper's Delight came out and people realized that there was a new door that they could tap into with these expressions, I think it kind of re-energized people. Davey nennt das re-energized, neue Energie. Man könnte auch sagen, die Leute sehen Dollarzeichen. Und wer könnte es ihnen verdenken? Die Karrierechancen für einen schwarzen jungen Mann aus der Bronx sind in den 80ern nicht gerade rosig. Und Rapper's Delight läuft nicht nur im Radio rauf und runter. Die clevere Managerin lässt sogar ein Low-Budget-Video drehen. Und das wird das erste Hip-Hop-Video überhaupt. Es dauert allerdings noch, bis MTV 1984 das erste Mal Hip-Hop-Videos spielt. Und wer ist bald Moderator der ersten Hip-Hop-TV-Sendung Yo MTV Raps? Natürlich Fab Five Freddy, always in the lead. Aber das ist eine andere Geschichte. Clap, clap, clap, clap, clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. 400.000 Mal verkauft sich The Breaks von Curtis Blow. Ein weiter Weg von den Freestyles und Straßenecken in der Bronx hin zu einer wachsenden Kultur, die immer mehr von der Plattenindustrie entdeckt wird. Spätestens mit Curtis Blow ist allen klar, hier ist Geld zu verdienen. Also was hat sich genau verändert, Dave? How did that change things? Well, it changed it in the sense that the music industry has a criteria and a formula and a understanding of what it's going to take. Die Musikindustrie will diese neue Musik verkaufen. Wie macht man das? Man muss simpel den Leuten darstellen, worum es da geht, die ganze Welt dahinter. You know, what the music business was dealing with was like, well, people know Grandmaster Flash. Und dann gibt's Leute, die sagen, na klar kenne ich Grandmaster Flash, aber was macht Grandmaster Flash? Der steht da und DJt und ein DJ ist nicht so sexy für die Popkultur. Also was machen wir? Wir kümmern uns um den Typen, der visibel ist, der vorne steht, der redet, der MC. Wir nehmen uns den MC und so hat eigentlich die Musikindustrie den MC hinterm DJ-Pult rausgezerrt und den nach vorne gestellt. Denn der MC ist besser zu verkaufen. Und das ist ein Punkt, an dem man sagen kann, Der Sellout hat angefangen, der Ausverkauf. Was man meiner Meinung nach nicht so interpretieren darf, dass der erste Rapper auch der erste Sellout-Mann war. Ja, das ist ein beliebter Vorwurf, wenn eine kleine Kultur plötzlich vom Mainstream aufgesaugt wird. Was sich in diesen Jahren des krassen Umbruchs zeigt, Hip-Hop hat Potenzial. Es entwickelt sich in alle möglichen Richtungen und keiner ahnt, dass Hip-Hop bald zur größten Jugendkultur überhaupt werden wird. Oder wie Jay sagen würde, the rest is history. Ja, jetzt kennen wir die Geschichte von Hip-Hop. Also zumindest die Geschichte der Anfänge. Oder eine Geschichte über die Anfänge. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere zu erzählen. Bleibt uns nur noch eins. Was hat Lady Pink zu Anfang gefragt? Please clarify to me, what exactly is hip-hop? What exactly is hip-hop? Tell me. Schlussrunde an alle und bitte, was also ist Hip-Hop? Hip-Hop was reaction to economic, political and social forces of marginalization and in many ways it continues to be that way. Die Reaktion auf Unterdrückung, sagt David. From a worldwide perspective, Hip-Hop is respected. I would say it's been respected for many decades. Weltweit respektiert, sagt Flash. Hip-Hop is a culture, is a movement, is something that has brought so many people together more than all the politicians put together on this great planet. And it's also something that there's many who dislike it and also looking to try to destroy it. By bringing certain evenness to it. Eine Bewegung, größer als alle Politiker zusammen, sagt Bam Barter. So still the definition of what hip-hop is eludes me. And these were teenagers who made it up, 13, 14, 15-year-olds. What do they do? What do they ever contribute to popular culture? Not much, but they did in this case. Just their bravado and enthusiasm for their vandalism was infectious. It spread across the city, has spread across the world, and that is how it all began. Nur ein paar junge Teenager, die nicht viel beigetragen haben, aber das, sagt Pink, stimmt. Und die sind ziemlich weit gekommen. Und so ging alles los. Ja, das ist nicht. Nichts passiert. Bigger than Hip-Hop. Ein Feature vom guten Mann Heiko Bär. Erzählt von Torch und Curse. Torch und Curse. Und mit DJ Lifeforce und DJ Haitian Star an den Turntables. An den Turntables. Aufgenommen, gemischt, geschnitten und all die anderen schönen technischen Dinge haben Gertrud Melcher, Olaf Dettinger und Patrice Birding. Matthias Kapohl ist der Regie. Chef Boss und sein Assistent ist Roman Podeswa. Redaktion hat Nathalie Chalice.